Tahir Landstuhler, Folge 67, 12. November. Heute geht's zum goldenen Pavillon nach Kinkakui. Wie kommen wir dorthin? Wir müssen erstmal nach Kyoto und dann müssen wir mit dem Bus weiter. Also der Tempel liegt westlich, also links von Kyoto und ist nur mit dem Bus zu erreichen. Auf jeden Fall Google Navi anschmeiße und genau gucke, wo die Busstation ist. Busnummer habe ich jetzt leider vergessen, aber abfotografiert. Also wie gesagt, wer es genau wissen will, darf sich gerne melden. Und wie gesagt, müssen wir mit dem Bus fahren. War leider ein bisschen voll, ein bisschen tourimäßig ausgelastet, aber gut, ist halt einfach so. Habe Stehplatz gekriegt. Wichtig dort ist, ihr könnt Barzahler mit Passmokarte bezahlt wird, aber hier beim Aussteigen. Goldener Pavillon war wirklich sehr, sehr schön. Herbstfarbe haben so ein bisschen angefangen, hat also gepasst. Manche sahen, lohnt sich jetzt nicht so, weil, wie gesagt, außerhalb ist nur ein Tempel ist. Wie gesagt, ich hatte genug Zeit. Ich wollte mir auf jeden Fall mal angucken. Deshalb bin ich hingefahren. Auf dem Rückweg habe ich das dann nochmal verknüpft mit dem Viertel Arashikuana. Das ist praktisch östlich von Kyoto, das heißt, ich bin praktisch von Osaka hoch nach Kyoto, einmal nur links Sightseeing, einmal nur rechts Sightseeing. Was ich dort eigentlich ursprünglich machen wollte, ist mit dem Scenic-Train fahren, sprich, ich wollte mit einer historischen Autobahn 8 Minuten lang am historischen Flussbett vorbeifahren und Herbstlaub fotografieren und so. Nee, ist leider gescheitert, weil ist auch viel los. Preis ging eigentlich noch, aber vor alle Dinge die nächste Fahrt, die sie mir um 13 Uhr anbieten wollte, war die um 17 Uhr und ja, da ist es ja leider schon dunkel. Aber macht nichts, desto trotzdem habe ich mir halt nochmal das Viertel, also da gibt es ja noch andere Sachen zu gucken, habe ich mir, wie gesagt, das Viertel noch ein bisschen anders da angeguckt und bin dann noch zum Affenpark gefahren. Der Transfer zum Affenpark war relativ cool, und zwar ging das mit einer historischen Straßenbahn. Da müssen wir aufpassen, es ist ja nicht alles in euer Japan-Railpass drin, integriert. Das heißt, ach, wenn es nur Zug aussieht, ist es kein Zug. War praktisch dann eine Privatlinie, müssen wir bezahlen, hat 220 Yen gekostet. Für die komplette Strecke, also immer von Osten nach Westen zu fahren, fand ich ein guter Preis. Die trennt sich auch mal, weil sie eine große Straße überquert, die es halt früher noch nicht gab. Und wie gesagt, da müssen wir aufpassen, das Umsteige war ein bisschen tricky. Das ging nicht über die gegenüberliegende Leiersteig, ging genau andersrum, also so wie es nicht logisch war. Aber wie gesagt, der Typ hat das wahrscheinlich gerafft, dass wir falsch gehen wollen, hat uns angesprochen, wie gesagt. Konnte zwar auch kein Englisch, aber wir haben uns verstanden. Ging's rüber. Zum Affenpark kostet Eintritt, müssen auch den Berg erwandern. Wollte ich auf jeden Fall machen, weil auch von oben ein guter Spot war, um Kyoto zu fotografieren. Jetzt kann man sagen, wie sieht's mit Tierschutz aus oder nicht? Ja, normalerweise sind die Asiaten so ein bisschen anders drauf. Das fand ich relativ gut eigentlich gelöst. Das heißt, es gibt dort Wächter, die die Tiere vor den Menschen und die Menschen vor die Tiere beschützen, wobei eigentlich jetzt hier nichts Grenzwertiges ist oder so, nur die Affenfamilien, die fetzen sich manchmal und da waren auch ein paar, die hatten ein paar ordentliche Wunden und deshalb sind eigentlich eher die Angestellte dort mit beschäftigt, diese Streithähne so ein bisschen zu trennen oder halt einfach, wenn sich die komplette Familie eher so Richtung Ausgang oder eher Richtung, die sollen ja schon in diesem Gebiet in Anführungszeichen ein bisschen bleiben, rumschaffe, dann ergreifen die da hin. Was eigentlich noch ganz geil von der Logik ist, dass dort die Menschen eingesperrt sind, um die Affen zu füttern. Also man kann sich dort Futter kaufen, kostet 100 Yen, es gibt Nüsse und Äpfel und noch irgendwas. Vorher Hände waschen, dann können die Tiere füttern. Die Logik ist aber, die nehmen nur, oder die haben gelernt, nur Futter anzunehmen, was sie in diesem Häuschen kriegen. Das heißt, die Menschen sind eingesperrt, die Affen sind frei und dort kann man füttern. Gibt es dann praktisch ältere, jüngere, die ganz kleinen sind ganz goldig, ja, kannst du füttern. Und die greifen dann mit ihren kleinen Händchen, greifen sie dann durch die Gitter und so. Hab ein paar coole Aufnahmen gemacht oder so. Wie gesagt, fand es relativ angenehm. Man konnte auch gut Fotos machen, gut Tiere fotografieren, so ein bisschen im Herbstlauf oder so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, der Aufstieg eine halbe Stunde. Tour gibt es auf Relive. Ja, jetzt nicht so beanstrengend, aber ja, man muss sich ja, wie gesagt, seine Aussicht meistens erkämpfen. Dann Der Park hat das Highlight, am Schluss war noch eine große Fütterung. Da hat man dann vielleicht auf dem Platzdurchmesser 30 Meter mal so 70, 80 Affe gesehen oder so. Da war dann eine große Fütterung angesetzt. Ja, konnte man auch ein paar Fotos machen und so sind sie ganz eng vorbeigelaufen. Aber ihr müsst es auch einfach so vorstellen, ihr steht einfach und dann lauft halt einfach der Affe vorbei und der Affe mit seinem kleinen Baby und das kleine Baby lauft bei dir vorbei. Und ja, als Verhaltensregeln sahen sie normalerweise nicht in die Augen gucken, nicht so richtig fotografieren. Also mir ist es auch jetzt passiert. Also fand es jetzt, wie gesagt, nicht grenzwertig. Die Leute haben sich auch relativ gut verhalten. Also kann man auch unter Tierschutzaspekte empfehlen. Dann Rückweg bin ich wieder zur Kyoto Station gelaufen und habe dort Fotos gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, Kyoto Station ist von der Architektur sehr geil gemacht, auch mit einer riesigen Halle, verschiedene Ebenen und so. Natürlich jetzt ein riesiger Weihnachtsbaum schon aufgebaut. Ja, ein paar schöne Fotos gemacht, ein paar Nachtaufnahmen und so. War ganz geil. Esse habe ich irgendwie nichts gefunden, bin also praktisch wieder Richtung Heimat gegangen. Und auf dem Weg zu meinem Hotel ist mir ein Restaurant mit so einem Bestellcomputer aufgefallen. Und dann dachte ich, ach komm, das probiere ich mal aus. Und zwar müssen wir euch so vorstellen, ganz normales Restaurant von außen. Ihr geht rein, dort sehen ihr schon praktisch Tische und vorher sind zwei Computer. Könnt ihr dort auf englisches Menü schalten, können euch grob sortiert durch die Gerichte klicken, mit Fisch, mit Fleisch, mit Nudeln, frittiert, wie auch immer. Können ihr dann auf dem Bild aufklicken, bezahlen, also erst Geld drin machen. Dann Gericht wähle, Rückgeld kommt raus. Ja, und dann setzen wir euch einfach an den Platz. Gibt Zweier- und Vierertische, aber in der Regel gibt es eigentlich eher eine Fensterfront, wo du halt allein sitzt, weil wie gesagt, viele Geschäftsmänner oder die Männer, wie gesagt, sitzen eigentlich allein. Für die ist es ganz normal, nicht zu Hause zu essen, sondern einfach auswärts. Und Preis war 880 Yen, also wie gesagt, absolut in Ordnung. Ihr setzt euch hin, dann kommt die Bedienung. Die nimmt das Essen entgegen. Ihr könnt mit ihr reden, wenn ihr es versteht oder auch nicht. Sie sagt euch dann aber übersetzt grob, dass es Reis zum Nachfüllen noch gibt und dass ihr euch einfach hier vorne einen Becher hole. Und dann könnt ihr Wasser trinken. Wasser kostet nämlich beim Essen, ist immer kostenlos dabei. Dann kam, wie gesagt, mein Essen mit meinen Stäbchen. Hat sehr gut geschmeckt. Was ich nicht bestellen würde, beziehungsweise was ich dann, also früher dann oder später nochmal zurückgehen lasse, es gibt ein rohes Ei. Das machen die anscheinend über ihren Reis, finden sie gut. Will ich jetzt nicht testen. Jetzt nicht, dass ich da irgendwie schon Probleme hat mit dem Argo oder so, aber muss ja einfach nicht sein. Ja, dann wie gesagt, schnell gegessen, dauert so 5 bis 10 Minuten, bis euer Essen kommt, dann essen wir ganz gemütlich, trinken euer Wasser. Ja, und dann stehen wir einfach auf und gehen einfach. Und so, wie gesagt, können euch ernähren, also muss hier keiner verhungern. Bis dann, danke fürs Zuhören, ciao, servus.